Domian. Das 1 Live Talkradio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt traumatische Erlebnisse. Welche traumatischen Erlebnisse habt ihr in eurem Leben schon gehabt? Was ist euch widerfahren, dass euch es heute noch erschaudert, wenn ihr daran zurückdenkt in der Vergangenheit? Oder wir können es auch positiv sehen. Ist euch mal irgendwas passiert, wo ihr so gedacht habt, mein Gott, das ist ja wirklich wie im Traum, weil es so schön ist oder weil es irgendwie so abgefahren ist, so besonders ist? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, jetzt hier in der Sendung, dann könnt ihr mich erreichen unter 0130 2911 per Telefon und kostenfrei oder per Fax und kostenfrei unter 0130 11 51 22. Herzlich willkommen heute Nacht als erste Beate, 39 Jahre alt. Hallo Beate. Hallo. Ja, guten Morgen Beate. Guten Morgen Domian. Traumatische Erlebnisse. Oh, das war schrecklich. Es war ungefähr 8 Jahre her. Mein Sohn war 4 Jahre alt. Ja. Wir hatten damals eine Altbauwohnung im 3. Stock, 3. Etage. Mhm. Und da waren hinten so Streben rausgezogen, um die Wäsche aufzuhängen. Mhm. Und dazwischen Leinen gespannt. Ja. Und das Kind hatte sich einen Sessel oder einen Stuhl ans Fenster geschoben, ist hoch und hat sich voll mit dem ganzen Körper über die Leine gehängt. Mhm. So. Also ich verstehe nicht genau. Eine Rückkopplung. Ich mach mal einen Ton aus. Ja, irgendwie ist die Leitung nicht so ganz toll. Bitte? Die Leitung ist nicht so ganz toll mit uns beiden. Das Kind, was ich nicht richtig verstanden habe, Beate, hat sich in diesen... das Kind lag voll auf den Leinen drauf. Auf den Wäscheleinen. Auf den Wäscheleinen, nur auf den Wäscheleinen, also von der 3. Etage. Und unten drunter war... Und unten drunter war Beton dann unten. Genau, und 3. Etage, so hoch, ne? Und die Wäscheleine waren so, die waren rausgespannt aus dem Fenster, ne? Ja, die waren so zwischen so 2 Meter Fenster gespannt. Mhm. Oh Gott, das Kind, das 4-jährige Kind lag auf diesen Wäscheleinen. Auf diesen Wäscheleinen. Wie viele Meter lagen dazwischen dann noch bis zur Erde? Na, also... Vielleicht 3 Etagen, vielleicht 5 Meter. Ja, ja. Also eine ganze Menge, ne? Eine ganze Menge. So, du hast das entdeckt. Natürlich habe ich das entdeckt. Ich hab mich von hinten rangeschlichen, mhm. Hab den an den Füßen gepackt, mhm. Hab ihn zurückgezogen. Mhm. Dabei bin ich natürlich mit dem Ellenbogen in die Fensterscheibe reingegangen. Mhm. Hab die kaputt geschlagen. Ja. Dem Kind ist nichts passiert, mir ist auch nichts passiert. Ja. Fensterscheibe ist kaputt gegangen, ja. Aber seitdem, also jetzt, wo er so alt ist wie ich, oder also fast so groß ist wie ich, er ist jetzt 12 Jahre alt, ja. Kann ich es wieder sehen. Aber seitdem konnte ich nicht sehen, dass er sich aus dem Fenster beugt. Oder überhaupt wahrscheinlich in die Nähe des Fensters kommt, ne? Ja, in die Nähe des Fensters, naja, in die Nähe des Fensters, ja, aber das kann nicht rausbeugen. Ja. Mann. Aber es ist Gott sei Dank gut gegangen. Es ist alles gut du gegangen. Du warst die Lebensretterin quasi. Ich putze bis heute keine Fenster mehr. Weil du Angst das hast. Mein Mann für mich. Ja. Ich bin früher, als ich noch jung war, also so Disco-Zeit. Ja, du bist auch noch jung. Naja. Ja. Also vor 20 Jahren ja. Bin ich auch, wenn die Eltern mir einen Schlüssel entzogen hatten. Aha. So vom Balkon übers Fenster eingeklettert. Aber die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei, das könnte ich nicht mehr. Liebe Beate, die Leitung ist ganz schlecht, aber ich glaube, wir haben dich alle gut verstanden. Und das war sicher ein Schockerlebnis damals, aber es ist Gott sei Dank gut gegangen. Ja. Und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Danke. Tschüss, Beate, ciao. Das ist nämlich eine Rückkopplung. Ja, irgendwas... Ich bin eher am Sonder als ich mit dem irgendwas stimmt nicht, aber es hat ja geklappt. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Tanja, 24. Ja, guten Morgen, Domian. Ganz klar, höre ich Sie. Das ist doch wenigstens etwas. Ja. Und zwar, also mein traumatisches Erlebnis hat mit meiner Lehrzeit zu tun. Mhm. Und zwar hatte ich unwahrscheinliche Probleme mit meinem Auszubildenden, mit meinem Arbeitgeber. Was für eine Lehre hast du gemacht? Ich habe Rechtsanwaltsgehilfin versucht zu lernen, sagen wir es mal so. Das hat nicht ganz geklappt, weil wie gesagt, nach anderthalb Jahren musste ich dann auf ärztliches Anraten abbrechen. Was ist da vorgefallen? Der hat mich fertig gemacht. Inwiefern? Also die ersten 3 Monate war das wirklich spitzenmäßig. Das Klima war auch toll, er war auch sehr freundlich zu mir. Man konnte das wirklich aushalten. Aber dann nach der Probezeit ging das los. Ich hatte irgendwann mal einen Fehler gemacht, was natürlich normal ist. Als Azubi passiert das schon mal. Da rief er mich in sein Büro und da hat der mich angeschnauzt. Wir hatten dicke Eichentüren. Der Chef im Nebenbüro hat das gehört und das Architekturbüro um drüber musste anrufen und sagte, hören Sie mal, schreien Sie den Azubi nicht so an. Und das ging dann so weit, es kam immer wieder so kleine Stiche, dass ich, sobald er nur die Türe aufmachte, zusammengezuckt bin. Ich fing dann an, unkontrolliert zu zittern. Dadurch macht man natürlich noch mehr Fehler. Ja, klar. Und bei jedem weiteren Fehler hat er dich dann fertig gemacht. Aber wie? Das war schon nicht mehr schön. Und dann ging das irgendwann so weit, dass ich ein Magengeschwür bekommen habe, weil ich das immer in mich reingefressen habe. Hast du dich denn damals bei ihm gegenüber auch gewehrt? Oder hast du... Habe ich mich nicht getraut. Überhaupt gar nicht gewehrt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich auch nicht getraut. Also wirklich alles in dich hineingefressen? Aber wirklich, das war also ganz schlimm. Und dann bin ich zum Arzt und das Problem ist, ich bin auch etwas übergewichtig. Und bin dann halt zu ihm rein und dann sagte er, knallte mir das mitten an den Kopf, ah, Sie sind doch krank, Sie sollen an der Selbsthilfegruppe für Dicke teilnehmen. Sie sind doch total gestört. Das war das Erste, was ich zu hören kriegte. Dann musste ich in die Klinik, wegen dem Magengeschwür. Und dann schrie er mich erstmal am Telefon an, wo wir ihm das erzählt hatten. Mein Arzt saß neben mir. Der hat extra noch mit ihm telefoniert. Und dann schrie er wohl auch meinen Arzt an. Da wäre er wohl total inkompetent und er hätte keine Ahnung. Also ein vollkommen durchgeknallter Chef. Aber vollkommen. Ja. Er war total hypochonderig irgendwie. Dieses hatte zur Folge, dass du dann die Lehre abgebrochen hast. Ja, dann kam noch ein Zwischenfall. Dann hatte ich einen Unfall. Und dann rief ich halt an und dann... schnauzte er mich richtig an und sagte, ja, er müsste sich das Ausbildungsverhältnis noch überlegen nach anderthalb Jahren. Und dann bin ich dann auf eigene Verantwortung arbeiten gegangen. Da habe ich eine Abmahnung gekriegt für. Wie bist du denn dann aus dem Arbeitsverhältnis rausgegangen? Hast du ihm dann am Ende wenigstens wirklich dann aus tiefstem Herzen deine Sicht der Dinge gesagt? Oder hast du da immer noch alles verschwiegen und runtergeschluckt? Also ich habe dann während meiner Krankzeit angerufen, weil ich hatte, er hat mir auch kein Geld überwiesen gehabt. Rief dann wohl an, war schon am Telefon am Zittern, so Angst hatte ich wohl auch schon. Und sagte ihm dann wohl, ja, wie ist das denn, Sie haben ja mein Ausbildungsgehalt noch nicht überwiesen. Und dann sagte er, ja, kann ich Ihnen auch nicht helfen und wann kommen Sie denn wieder arbeiten? Und ich glaube, in dem Moment ist mir dann so der Kragen geplatzt, dass ich nur noch gesagt habe, wissen Sie was? Entschuldigung, wie spät ist es? Ja, 1 Uhr. Ich habe gesagt, wissen Sie was, lecken Sie mich am Arsch. Ich komme überhaupt nicht mehr. Und das war's dann. Und das, ja, aber er hat mir danach noch ziemliche Schwierigkeiten gemacht. Traumatisches Erlebnis. Ja. Hast du denn dann irgendwann eine neue Lehre angefangen? Nein. Und die? Noch nicht? Ich traue mich auch nicht mehr. Es ist zum Beispiel auch heute so, dass ich eine richtig gehende Phobie gegen Anwälte habe. Ich traue mich, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen juristischen Termin haben oder so, das muss alles mein Freund erledigen. Ich gehe nicht mehr hin. Wobei, Tanja, ich glaube, dass du das glaube ich, kann man guten Gewissens sagen, das sicherlich nicht verallgemeinern kannst. Ne? Dass du hast eine sehr schlechte Erfahrung mit einem Anwalt gemacht. Und es gibt 98% sicher, die wesentlich netter sind als dieser. Ja, aber ich glaube, wenn man das einmal mitmacht... Klar, aber wie siehst du deine Perspektive? Willst du gar keine Ausbildung mehr machen? Doch, auf jeden Fall. Ich werde mit Sicherheit noch eine Ausbildung machen. Bekämst du denn einen Teil anerkannt dann von dem, was du schon absolviert hast und gelernt hast? Ja, ich habe zum Glück früher einen Grundausbildungslehrgang gemacht, ein Jahr. Da wird mir auch schon angerechnet. Ja, dann sieh zu, dass du weiterkommst. Such dir einen sehr netten Anwalt. Und dann zieh das durch. Einen netten Anwalt? Ja klar, gibt es doch. Wenn man den noch findet. Ja, auf jeden Fall muss ich noch dazu sagen, das einzige Mitbringsel, was ich jetzt von ihm habe, ist ein Schuppenblech und das ist ganz schlimm. Ach du je. Das ist das einzige, was ich umsonst, glaube ich, gekriegt habe. Trotzdem wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute. Ich danke. Und einen tollen Anwalt. Ja, danke. Tschüss, Tanja. Ciao. Tschüss. Dexter, 37. Ja, hallo Domian. Hallo. Mein Thema ist, ich habe eine panische Angst vor Spinnen. Aha. Und zwar schon seit frühester Kindheit. Und hast da deine traumatischen Erlebnisse her? Ja, genau. Was ist da passiert? Weißt du, so als Kleinkind hast du ja auch schon mal Angst oder sagst I und Huch und Hach und Mama. Und ja, Mama kam da mit Kehrblech und Handfeger in der Hand und es fing wie Vieh ein. Hatte das nun zwischen Schippe und Feger in der Hand und ging dann auf mich zu und wollte es an mich werfen. Ach. So. In welchem Alter warst du da? So 4, 5. Also ja, damit ist es aufgewesen, ne? Und hat sie geworfen? Nee. aber sie ging nur auf mich zu. Das hat schon gereicht. Das hat gereicht. Mhm. Also für mich. Und somit fing es an. Ja, somit fing es eigentlich an. Ja. Es ist auch immer so, dann hier so richtig drauf eingegangen worden, ach, stell dich nicht so an und die tun dir doch nicht. Mhm. Und ich sag immer, die beißen und die springen mich an. Die springen mich an, also die laufen nicht auf mich zu, die springen mich direkt an. Mhm. Ne? Hast du denn dann doch schon mal irgendwann, du sagst, sie springen mich an, einen direkten Kontakt gehabt mit Spinnen? Ja, nun, ich meine... Oder denkst du dir das so? Bitte? Oder denkst du dir das nur so, dass die dich anspringen? Mich hat noch nie eine Spinne angesprungen. Nee, das denke ich mir. Die nehmen immer Reißaus, wenn die einen wahrnehmen irgendwie. Ja, ja, sicherlich, das stimmt schon. Das ist auch völlig irrational, was ich da so ist klar. Und je schlechter ich drauf bin, umso schlimmer ist es. Wenn ich gut drauf bin, okay, das nehme ich dann lässig, ne? Mhm. Also es fing an mit dem traumatischen Erlebnis, als deine Mutter da dir das angedroht hat, als du 4 Jahre alt warst. Mhm. Gab es denn dann irgendwie jetzt im Laufe der letzten Jahre noch irgendwas, was auch die Bezeichnung traumatisches Erlebnis im Zusammenhang mit Spinnen haben kann? Also ich war hochschwanger, da ging es mal so auch ganz, ganz schlecht, so vom Nervenmäßigen her. Da war ich mal alleine zu Hause abends und ja gut, und dann kamen dann hintereinander so in kurz so 10-minütigen Abstand so 2 dicke, fette Hausspinnen an. Ich weiß nicht, ob du die so kennst, da so, wenn man so ein bisschen außerhalb halb wohnt, und da hat man die ja auch schon mal leicht. Mhm. Und die kamen da angerast. Also, durch dein Zimmer? Ja, durchs Wohnzimmer. Und ich habe bloß gedacht, die musst du irgendwie einfangen, weit weg von dir verfrachten, sonst bist du gleich im Krankenhaus und kriegst dein Kind. Ja, ja. Hast du sie anfangen können? Ja, ich habe mit einem Glas eingefangen. Das ist ja auch eine Leistung schon, ne? So nah an die Dinger heranzugehen, ne? Wenn man eine solche Phobie hat. Ja, ja, doch. Da war ich aber auch fix und alle. Mhm. Dann kamen dann also so 2, 3, 4 Tage heftigste Albträume davon. Mhm. Also eine richtige Phobie, ne? Ja, ja. Und das ist dann also eben, wie gesagt, je nachdem, wie gut ich drauf bin. Wenn ich gut drauf bin, nehme ich das ganz lässig, stecke das so weg. Aber sonst kann das ganz schön heftig sein. Also wenn man dir einen ganz üblen Scherz spielen will, dann sollte man dir eine Spinne ins Bett legen. Ja, das wüsste ich aber. Also man darf damit nicht scherzen. Ne? Das ist wirklich für die betroffen sind, unter Umständen ein richtig dickes Problem sowas. Ich muss also ganz ehrlich sagen, ich gehe da ziemlich dröge mit um. Das heißt, ich bringe das sehr trocken raus, indem ich sage, Leute, ihr dürft mich damit nicht ärgern. Mm, mm. So, dass also viele erstmal denken, ach ja, die spinnt ja, die verarscht uns. Mm. Dass ich also getrocknete Spinnen in einem geschlossenen Schraubglas im Bett schon gehabt habe, das stimmt. So weit ging es dann mit dem Scherz schon? Nee, das war kein Scherz, da hat mein Sohn nicht drüber nachgedacht. Ach so. Der ist in dem Moment 7 gewesen und hatte dann gemeint, er müsse Spinnen einfangen. Also eine getrocknete Spinne in einem Schraubglas. Ja, ja, weißt du. Und du schlägst die Bettdecke auf und da siehst du das. Was hat Dexter da gemacht? Ja, ja, ja, genau. Was hast du gemacht? Ja, dann bin ich beigegangen, hab meinen Sohn geschnappt, ich sag, hier, raus. So geht's nicht. Aber aus der Wohnung raus. Ja, das also. Einzige, was mir mal passiert ist, ist, dass ich mit einem Kunden in einem Nebenbüro gegangen bin und musste dann noch Unterlagen holen, bin dann rausgegangen in einen anderen Raum rein, komm dann wieder, schach auch gar nicht weiter drauf zu, dass die Tür mit einmal zu ist. Mhm. Und mit einem, ich mach die auf. Und damit war es aus. Da kam von der Kirmes so eine riesige, fette Plüschspinne runter. Von der Kirmes? Ja, ja, so gibt es doch so bei diesen... Ach so, eine Plüsche Spinne, ja. Plüschspinne, ja, ja. So, weißt du, unten schwarz, oben gibt's grün und genau vor meiner Nase. Ich mache einen riesigen Sprung wieder zurück. Alle gucken, ging auch nicht leiser, ich habe es nur geschrien. Mein Chef guckt mich an und dann habe ich erstmal eine ganze Weile gebraucht, um mich überhaupt wieder so zu sammeln. Aber das ging dann? Das ging, ja, ja, aber ich musste erstmal mit mir kämpfen, nicht das Büro zu verlassen. Dexter, ich wünsche dir nie Spinnen. Ist das ein guter Wunsch? Ja, danke dir. Mach's gut, ciao. Jo, tschüss. Frank ist dran, 15 Jahre. Hallo Jürgen. Hi Frank. Meine traumatischen Erlebnisse sind, ich habe immer Probleme in der Schule mit anderen Klassenkameraden. Mhm. Und ich bin jetzt in der 8. Klasse, ich werde normalerweise in der 9., aber ich bin von 7. Klasse Hauptschule auf 7. Klasse Real. Mhm. Und ich habe von der 1. bis jetzt zur 8. habe ich eigentlich immer nur Probleme mit Mitschülern gehabt. Mhm. Und zwar... Welcher Art? Es war so, die Gruppen, die mich nicht leiden haben können, die haben sich zusammengetan. Und sind dann auf mich los. Also die schikanieren mich. Schlagen dich auch? Ja, ab und zu versuchen es. Also dann tätscheln mich an, dann spielen sie mit meinen Sachen Fußball oder sowas. Mhm. Und geben mir Namen. Ich versuche mich dazu natürlich mit Worten zu wehren, aber ich habe gemerkt, dass das nichts bringt. Mhm. Und so, ich habe mich von der ersten bis zur vierten Klasse habe ich mich nicht gewehrt, habe mich nicht richtig getraut. Das fing also in der ersten Klasse schon an? Ja, also das waren, wenn ich es so grob sagen kann, Asoziale, also die sich wirklich also rowdyhaft aufgeführt haben. Du hast dich in der ersten Zeit nicht gewehrt. Ja, aber hinterher ja, oder heute? Ja, heute schon. Und du sagst, du wehrst dich mit Worten, wehrst du dich auch mit Händen und Füßen? Ja, das ist traurig, aber anders geht's nicht. Hat das denn seine Wirkung gezeigt? Ja. Das heißt, die lassen dich in Ruhe jetzt, oder mehr in Ruhe? Ja, und es ist so, die ich verkloppt habe, die lassen mich schon so. Mhm. Da hast du, ich meine, das ist natürlich dann sehr passend auch zu unserem Thema, dass du jahrelang deine traumatischen Erlebnisse eingesteckt, ne? Wenn du jahrelang quasi Außenseiter warst. Mhm. Ja, und es war auch. Und in Angst dann auch zur Schule gegangen bist, ne? Oder? Ja, das auch. Also es ist ja nicht so, dass ich alleine Außenseiter bin, sondern ich habe schon meine Freunde. Mhm. Aber das hat sich dann vor allem zu Hause dann ausgeartet, als ich es hat halt Stress gegeben und ich war aggressiv lange Zeit. Mhm. Und meine Eltern haben mir schon immer gesagt, ich soll mich wehren und also du hast denen schon klar Tisch gemacht. Du hast denen das alles erzählt, was da passiert in der Schule. Ja, klar. Mhm. Ja, das war ein offenes Thema und ist es auch heute noch. Mhm. Und also von der ersten bis zur vierten habe ich mich nicht gewehrt, also weil ich mich nicht getraut habe. Mhm. Und so ab der fünften Klasse dann bis jetzt habe ich dann mal so angefangen, die zu verprügeln und habe dann gemerkt, dass das einzige Mittel ist. Mhm. Wie ist die Situation heute? Hast du im Großen und Ganzen Ruhe? Nein. Nein. Und es war so, ich bin jetzt in der achten Klasse, Realschule, und ich bin im mathematischen Zweig, also sind so Zweige eingeteilt. Mhm. Und es sind auch viele Kinder von der von dem Gymnasium. Mhm. Und ich werde dann schon oft verspottet, erstmal wegen meinem Nachnamen, also den möchte ich nicht nennen. Nee. Und weil ich ja auf der Hauptschule so lange war, erst ab der vierten Klasse, weil ich bin der Einzige. Mhm. Ist das denn so, aber die verkloppen dich nicht? Das ist nur so ein, das ist halt verbal alles. Verkloppen schon, also wenn sie zusammen sind, also sie geben mir eine Ohrfeige und so, aber dann haue ich dann gleich zurück. Du sagtest gerade, dass du auch Freunde hast. Ja, ich habe schon meine Freunde. Auch Verbündete. Das heißt, du stehst nicht ganz alleine da in der Klasse und kannst dich mit niemandem austauschen? Nein. Also ist es nicht so, dass ich, dass mir die helfen, sondern die schauen nur zu und auch die halten zwar schon zu mir, aber. Also ein bisschen hilft das schon, dass man da jemanden so im Hintergrund hat, ne? Ja. Mhm. Nur was so, also. Wie soll es weitergehen? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich bin ein friedlicher Mensch und solange mich die anderen in Ruhe lassen, lasse ich sie auch in Ruhe, nur das ist eben nicht so. Du musst dich dann wahrscheinlich weiter so durchlavieren wie bislang, ne? Es ist eigentlich mal so gewesen, in der siebten Klasse Hauptschule war eigentlich so mein bestes Jahr, weil ich waren eigentlich alle meine Freunde, es war so eine Klasse mit 18 Kindern, nur hat es dann damit gehapert, weil die neunte Klasse, die wollte mich dann verprügeln, aber dann auch schon schwerer, also mit Schlagring und Baseballschläger und so. Ich wünsche dir eine restliche, friedliche Schulzeit, Mensch, Frank. Danke. Damit du gut durchkommst. Tschüss. Ciao. Ciao. Dennis. Dennis, 27, hat aufgelegt. Dann machen wir weiter mit Stefan, 28. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Stefan. Ja, also. Ich sag mal den Menschen, die gerade eingeschaltet haben, was wir für ein Thema haben. Das Thema, wegen der traumatischen Erlebnisse. Genau, das Thema heißt traumatische Erlebnisse heute Nacht. Und dazu hast du dich auch gemeldet. Ja, bei mir ging es an sich darum, also ich hatte eigentlich schon seit früher Kindheit irgendwie Käse, weil das war für mich eigentlich immer so was wie schlecht gewordene Milch, habe ich irgendwie so damit immer verbunden. Ja, und dann kam es irgendwann mal so weit, muss ich so ungefähr 6 Jahre gewesen sein, und ich stand bei uns in der Küche und wir hatten so eine kleine, recht schlauchförmige Küche. Ich stand dann am Fenster und an der gegenüberliegenden Seite ist dann die Kücheneingangstür. Und dann kam dann meine Mutter da rein, hat die Küchentür erstmal abgeschlossen und hat mir dann so ein Stück Gouda-Käse, so einen richtigen Block, wie es den hier heutzutage da an Tankstellen auch so als Snack gibt, hat sie mir dann in den Mund gedrückt mit den Worten, das ist doch lecker und musst du doch mal essen. Und später, wenn du mal zur Bundeswehr kommst, dann kannst du auch nicht so wählerisch sein, dann musst du sowas auch essen, weil sie da nichts anderes haben. Und dann hat sie mich halt also mit körperlicher Gewalt so gezwungen, dieses Stück Käse aufzuessen. Und vorher kam ich da nicht aus der Küche raus. Das ist ja heftig ist das ja. Also sie hat ja den Käse da in den Mund geschoben mit Gewalt, richtig, ne? Ja, also nochmal nachgedrückt und dann... Seitdem hast du die Nase voll von Käse, oder wie? Ja. Seitdem hast du Käse, Gouda-Käse oder was? Ja, also wie gesagt, rohen Käse auf jeden Fall. Das Einzige, was ich wohl esse, ist, wenn er überbacken ist. Was hat denn die Frau dazu getrieben, dir nur unbedingt den Käse... Ich kenne das ja mit Spinat, ne? Da können wir alle wahrscheinlich unser Lied von singen, dass wir früher Spinat essen mussten. Aber Käse, warum? Ja, ich weiß nicht. Meine Mutter war davon überzeugt, dass sie mir vielleicht was Gutes tut, weil sie auch gerne Käse aß oder isst. Und das war wahrscheinlich ihr Beweggrund irgendwie. Ne? Mir fällt ja gerade ein, wo ich das sage. Es gibt ein traumatisches Erlebnis in meinem Leben, nämlich wirklich, was Spinat angeht. Da war ich kann mich so haarscharf daran erinnern, es muss so 3, 4 gewesen sein. Und ich habe als Kind Spinat gehasst, wie so viele Kinder. Und zufälligerweise, während ich essen sollte, war der Kinderarzt da. Und das war ein sehr rabiater Kerl. Und meine Mutter klagte dann hier, er will nicht essen, gucken Sie mal, Herr Doktor. Und dann nahm der Herr Doktor die ganze Sache in die Hand und versuchte mir den Spinat reinzustopfen, was ihm dann auch gelang. Aber ich habe das nicht runtergeschluckt, sondern ganz viel im Mund aufbewahrt und dann ihm die volle Ladung ins Gesicht gespuckt. Da hatte er dann auch ein traumatisches Erlebnis. Hat sie das dann irgendwann nochmal versucht mit dem Käse? Nee, eigentlich nicht. Also irgendwann hat sie es begriffen, dass da bei mir, sag ich mal, Hopfen und Malz verloren ist. Obwohl, also darüber hinaus, dann fängt jetzt meine Freundin da so ein bisschen mit an. Also es kommt vor, dass wenn sie ein bisschen Gedanken verloren ist und gerade ein Stück Käse isst oder sowas und dann... Stopft es dir in den Mund. Ja, die sagt dann zu mir, hier komm, mach mal die Augen zu, ich habe was ganz Leckeres für dich. Und dann habe ich plötzlich so ein Stück Käse im Mund und dann weiß ich auch nicht, wo ich das hinspucken soll. Also, also die Lehre daraus, wenn du Kinder machst, hast du Kinder schon? Nee. Nee, ich habe noch keine Kinder. Also du willst nie Kinder? Doch. Doch, irgendwann. Also aber nie mit Käse an sie rangehen. Nö, eigentlich nicht. Das hat ja sowieso keinen Sinn. Ne? Genau, wie du selbst weißt. Ne? Ja, genau. Stefan, guten Appetit bei allen anderen Sachen außer Käse. Ja, tschüss. Danke dir. Ciao. Ne? Schönen Abend. Ja. Ulf. Ja, hallo. 21. Ja, richtig. Hallo. Hallo. Traumatische Erlebnisse. Ja. Wir haben jetzt bisher nur negative Sachen gehört. Ist es bei dir auch was Negatives? Ja, natürlich. Sonst wäre es ja, glaube ich, kein Trauma. Ja, wobei man, glaube ich, auch so vielleicht das so ein bisschen variieren kann. Wenn man sagt, traumatisch kann vielleicht auch sowas sein, was mit Träumen und irgendwas Schönem zu tun hat. Aber wenn ihr euch so angesprochen fühlt, ist das natürlich auch in Ordnung. Ulf, leg los. Ja, also bei mir hängt es zwar auch mit Träumen zusammen, aber dann trotzdem nicht positiv, sondern auch negativ, so in Form von Albträumen. Mhm. Also bei mir war es so, ich war vor mehreren Jahren, vor 3 Jahren, mit einem Freund auf einer Kirmes in der Umgebung und ich war dann ganz drauf besessen, in ein bestimmtes Karussell zu gehen. Mhm. Und mein Freund, der wollte eigentlich gar nicht mit und ich habe ihn dann irgendwie dazu gekriegt, doch mitzugehen. Mhm. Was war das für ein Karussell? Das war dann ein sogenannter Pilz. Das heißt, so etwas wie ein Kettenkarussell, nur nicht mit Ketten, diese einzelnen Gondeln befestigt, sondern mit festen Armen. Mhm. Und ja, er saß dann in der Gondel vor mir. Ja, und als es dann losging, dann war es so, das war schon kurz nach Beginn, hat sich irgendwas bei ihm vorne am Sitz gelöst, Schraube wahrscheinlich, und er crasht, der Pilz bewegt sich also auch in der Waagerechten etwas. Als es dann nach unten ging mit seinem Lift, hat sich die Schraube irgendwie gelöst und er ist halt auf den Boden geprellt. Mhm. Das heißt etwas, also ist auf den Boden geprellt und es sah halt schrecklich aus und er hat sich dann mehrere Knochenbrüche zugezogen. Und so schlimm? Ja, also ich meine, wenn man, das ist ja eine hohe Geschwindigkeit, die man Karussell auch hat. Und es war dann, dieser Anblick war halt schrecklich. Man hat seinen Schreiner doch gehört und... Hat man wenigstens das sofort wahrgenommen, gesehen und das Karussell gestoppt? Ja, nur, was heißt sofort? Also man hat es gesehen oder war es im Grunde schon passiert? Im Grunde schon zu spät und war das zwar kurz danach angehalten, aber er lag eh schon auf dem Boden. Und war im Grunde nicht mal in seinem Sitz befestigt, weil der Arm auch nicht mehr befestigt war, der ihn auch im Sitz gehalten hat. Du sagtest du gerade, dass du, dass das mit Träumen auch etwas zu tun hat. Übrigens, hast du irgendwie einen Fernseher oder Radio eingeschaltet? Ja, habe ich. Nein, habe ich nicht, aber jetzt nur per Telefon. Okay. Also, dass du es im Traum irgendwie auch, verfolgt dich das im Traum? Ja, also es ist, wie gesagt, schon 3 Jahre her, aber trotzdem, ich träume so zwischenzeitlich, also nicht gerade selten, aber regelmäßig irgendwie, dass ich irgendwie jemanden zu einer Entscheidung dränge und dann irgendwo fällt er plötzlich aus einem Karussell und verletzt sich schwer, beziehungsweise im Traum war es dann tausend noch drastischer, dass er es dann zum Tod geführt hat. Mhm. Und dann, ich wach plötzlich schweißgebadet auf und ich denke, was hast du damals getan? Das ist das schlechte Gewissen, das dich da plagt, ne? Ja, und das ist nicht nur das schlechte Gewissen, es ist mittlerweile so, ich habe schon Angst, eine Entscheidung zu fällen, weil wenn ich eine Entscheidung fällen soll, dann denke ich immer, wenn nachher was Schreckliches passiert, dann bist du wieder schuld. Mhm. Vor allen Dingen Entscheidungen, wo andere Leute auch mit involviert sind. Ja, genau. Mhm. Wie ist die Sache denn dann ausgegangen mit deinem Freund? Ist er wieder richtig gesund geworden? Ja, also es sind kaum bleibende Schäden verblieben. Also er hat ein Armbruch beispielsweise, ist dann zwar wieder recht gut verheilt, war ein Splitterbruch und dadurch hat er ganz, ganz leichte Schmerzen zwischendurch. Musste er lange im Krankenhaus bleiben? Es ging, es waren 2 Monate, aber das war auch halb so wild. Hat er dir denn irgendwann im Nachhinein schon auch eine Schuld zugewiesen, nach dem Motto, wenn du mich da nicht bequatscht hättest, dann... Nee, also das eigentlich nicht. Also ich verstehe mich heute auch noch blendend mit ihm und er hat mir also nie eine Schuld gegeben, weil er hat gesagt, er hätte immer noch Nein sagen können. Mhm. Aber ich habe trotzdem noch diese Schuldgefühle und fühle mich schuldig, weil ich ihn im Endeffekt dazu gebracht habe. Wobei letztendlich dieses wirklich eine schicksalhafte, ein schicksalhaftes Ereignis war. Da konntest du ja nun nicht zu, dass nun gerade dieser Sitz instabil war oder nicht in Ordnung war. Ja, aber hätte ich ihn nicht überredet damals, dann wäre vielleicht irgendein anderer Mensch oder vielleicht gar niemand, wäre vielleicht leer geblieben, dieser Sitz. Mhm. Dann wäre vielleicht nicht so etwas Schlimmes passiert. Das weiß ich halt nicht. Das ist diese Ungewissheit, die mich dann auch irgendwo plagt. Mhm. Klar, aber dich persönlich trifft in diesem Sinne da keine Schuld. Ja, aber... Na, es war ein ganz normal. Wenn du ihn jetzt verleitet hättest zum schnellen Autofahren beispielsweise, dann wäre das ein ganz anderes Ding gewesen. Wenn du gesagt hättest, hier, wenn du denn Beifahrer gewesen wärst, hier tritt mal drauf und wir rasen. Aber so, da kannst du ja nichts zu in dem Sinne. Und solche Sachen können immer passieren. Die können auch passieren, wenn du etwas unterlässt. Ne? Dann kann auch was Schlimmes passieren. Ja. Insofern dürfte dich das eigentlich nicht weiter so sehr belasten, weil du bist als Person nicht daran schuldig. Ja, das stimmt eigentlich. Aber ich werde trotzdem irgendwie dadurch geplagt. Also ich habe immer wieder diese Ungewissheit, wenn du jetzt was sagst, ist es richtig oder ist es falsch oder... Hast du mehrfach mit diesem Freund darüber gesprochen? Ja, gesprochen schon, aber wie gesagt, er gibt mir auch keine Schuldzuweisung und... Weil es vielleicht ganz gut wäre, ich frage das deshalb nochmal so, wenn du ihm das, so wie du es mir jetzt erzählt hast, hast du es ihm so auch schon mal gesagt? Ja, ich habe mich so schon mit ihm ein paar Mal sogar schon darüber unterhalten und... Er gibt mir auch keine Schuldzuweisung oder sonst was, deswegen... Ulf, wenn du gar nicht zurande kommst, würde ich an deiner Stelle zumindest vielleicht für ein paar Beratungsstunden mal, das muss nun keine große Therapie sein, aber eine professionelle Hilfe aufsuchen, wenn du, das sind ja nur einige Jahre schon her, dass du dich damit beschäftigst. Ja. Wenn es wirklich eine Überhand nimmt und du den Eindruck hast, du kannst selbst damit nicht zurande kommen. Ja. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Ulf. Ciao. Ja, ciao. Bianca, 23 Jahre alt. Bin ich das? Ja. Das bist du. Oh Gott, bin ich aufgeregt. Oh, weia. Kriegen wir schon hin. Ja, also mein Thema ist, also vor 2 Jahren war ich beim Zahnarzt und also bei einem Notdienst, ein Zahnarzt, den ich nicht kannte. Mhm. Und ich habe auch schon in der Sekunde, wo die Zahnärztin mir in die Backe gespritzt hatte, die Betäubungsspritze gesetzt hatte, gedacht, wo spritzt die denn hin? Also es war also ganz komisch. Also jeder Zahnarzt spritzt eigentlich immer genau ans Zahnfleisch, aber sie hat mir direkt in die Backe gespritzt. Mhm. Aber wenigstens von innen, nicht von außen. Ja. Von innen, ja. Ja. Und ich wusste noch, dass die Betäubung sehr lange angehalten hatte, ungewöhnlich lange. Und dann 2-3 Tage später ist dann was mit der Haut passiert. Also was hat sie denn vorab noch erklärt? Was hat sie gemacht? Hat sie gebohrt oder einen Zahn gezogen? Das ging nur um Bohren und da war auch eine Sache unter die, also vergiftet war der ganze Zahn. Mhm. Und dann hat sie es zugemacht und hat dann also gesagt, das wäre alles in Ordnung und ich bin dann nach Hause gegangen. Mhm. So, und einige Tage später? Dann ist es passiert, dass die Haut plötzlich erschlafft ist und zwar nur auf dieser Seite, also auf der linken Seite. Mhm. Und ungewöhnlich stark erschlafft, also vor allem, weil ja rechts nichts war, also es war nur links. Bianca, die Haut oder die Muskulatur auch? Die Haut. Erstmal nur die Haut. Also die hing quasi richtig runter? Die hing runter. Also das konnte man auch richtig sehen? Das konnte man sehen. Mhm. Also ich saß natürlich mehr als andere. Man selber guckt sich ja auch immer ganz anders an als andere. Mhm. Und das hat mich also fix und fertig gemacht, vor allem weil mein Gesicht für mich sowieso immer mit das Wichtigste war. Mhm. Jeder Mensch hat ja irgendein Körperteil, was für ihn sehr wichtig ist. Mhm. Und vor allem dieser Unterschied, also dass nur links das war. Ja. Und dann ist es weitergegangen, die Monate, das heißt, die Haut ist immer dünner geworden mit der Zeit. Es ist also so, dass das von oben nach unten gegangen ist. Also vom Auge, also unterm Auge hat es begonnen. Mhm. Die Haut ist also unterm Auge erst dünner geworden, die Höhle ist stärker geworden. Und es ist also so, dass auch jetzt die ganze Seite, jetzt ist es schon 2 Jahre her, also jetzt so deutlich sich unterscheidet von der rechten. Das Fettgewebe ist halb so dünn. Also ich habe das in der Uniklinik in München messen lassen. Da gibt es, ich habe sonst immer herumgefragt, wo es noch dieses Gerät gibt. Es gibt ein spezielles Gerät, womit man die Hautdicke messen kann. Bianca, bist du denn, wann bist du dann nach zu einem anderen Arzt gegangen, nachdem du das gemerkt hast? Ich bin zu Hautärzten gegangen. Und die haben auch gesagt, ja, es ist ein Unterschied da, aber es war ja am Anfang noch nicht so gravierend. Es ist ja immer gravierender geworden. Ja gut, aber ich wundere mich, dass du nicht schon eine Woche später nochmal zu deinem Hauszahnarzt gegangen bist oder zu irgendjemandem, nachdem du das schon bemerkt hast. Ja, ich war also in der Woche gar nicht ansprechbar. Ich dachte immer, ich war psychisch fix und fertig. Mhm. Also das muss man sich mal vorstellen, wenn die eine Seite, ja, natürlich, in dem Alter auch, also ich meine, jeder Mensch altert ganz normal, aber gleichzeitig. Bei wie vielen Ärzten warst du denn bis heute wegen dieser Geschichte? Also ich war also bei Hautärzten vor allen Dingen, weil normale Ärzte, die sagen, ich sollte auch zu einem Hautarzt gehen deswegen. Und ich war auch natürlich bei Schönheitschirurgen, weil die in der Uniklinik in München mir gesagt hatten, dass... Das war eine sehr nette Ärztin, die meinte, das wäre eine Hemiatrophie, also eine einseitige Hautverdünnung. Das haben auch, das muss nicht nur durch eine Spritze kommen, das kann durch einen Zeckenbiss kommen oder so. Also es gibt schon einen Zusammenhang zwischen dieser Spritze? Meint die Ärztin. Nein, ganz genau kann man es natürlich nicht mehr nachvollziehen. Aber es ist nicht unbedingt ein Ärzte-Kunstfehler. Also ich kann es leider nicht so hundertprozentig beweisen, dass ich jetzt ich habe die Zahnärzte natürlich zweimal noch angerufen danach, habe sie gefragt, welches Teufelszeug sie mir da in die Backe gespritzt hat und wie das hieße, habe ich auch gefragt, aber sie hat gesagt, das wäre, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie mir gesagt hat. Jedenfalls dieses Erlebnis macht mich bis heute fix und fertig. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist auch nicht nur das, was ich sehe, sondern was ich fühle. Also rechts fühle ich noch richtig ein Fettpolster auf der Wange. Es ist auch alles sitzt noch da, wo es eigentlich ursprünglich war. Und es hat sich rechts also überhaupt nichts verändert. Und links ist also das Gewebe weniger geworden. Ist es jetzt so, dass man wirklich das Außenstehende es sofort sieht, wenn man dich anschaut? Nein, also von einem Fremder würde es nicht gleich merken, weil ja jeder Mensch eigentlich von Natur aus nicht immer gleiche Gesichtshälften hat. Jeder hat ja unterschiedlich. Du hast aber nie in Erwägung gezogen, da in irgendeiner Weise jetzt strafrechtlich vorzugehen. Ich kann es ja nicht hundertprozentig beweisen. Jeder Arzt hat nur sozusagen eine Vermutung, aber es ist so, dass es also auch für mich natürlich am gravierendsten ist ja klar. Klar. Du sagtest gerade, du seist auch bei einem Schönheitschirurgen gewesen. Ja, bei mehreren. Wie ist das Resultat? Kann man eventuell da per Operation oder irgendeinem anderen Eingriff was machen? Ja, und zwar, das war so, also ich wollte eigentlich auch ursprünglich mal zu einem anderen Thema anrufen, und zwar zu meiner Heirat. Ich habe gerade fast so vor 2 Monaten geheiratet. Und vor meiner Hochzeit wollte ich das noch ändern lassen mit der Wange. Sozusagen, dass ich irgendwie dann ein bisschen ausgeglichener war, also bei unserer Heirat, und dass ich was für mich getan hatte. Und dann hatte ich eine sehr nette Ärztin, also die werde ich nie vergessen, die ging auch auf die Psyche ein und sagte, sie müssen sich auch damit abfinden, dass das jetzt anders ist. Sie müssen versuchen, die linke Seite im Moment so zu akzeptieren. War das eine Schönheitschirurgin? Ja, das war eine Mundkiefer-Gesichtschirurgin und gleichzeitig auch plastische Chirurgin. Und die hat mir also Kollagen in die Wange gespritzt. Und das war für mich also furchtbar, weil ich habe mir darunter was ganz anderes vorgestellt. Also wie siehst du jetzt aus? Jetzt ist es so geworden, dass das Kollagen fast wieder ganz rausgegangen ist, abgebaut. Und dann hatte sie mir noch eine andere Sache runtergespritzt, die ist etwas weicher, die hat sich schon nach 2 Tagen aufgelöst. Also, und das Kollagen hat 800 Mark gekostet, und das ist jetzt auch schon raus in 4, 5 Wochen. Also lohnt sich das gar nicht. Es lohnt sich nicht. Gibt es denn auch einen drastischeren Eingriff, den man vornehmen könnte? Ich hoffe immer, dass man mir da irgendwas unterlegen kann, dass es wieder gleich aussieht. Mhm. Und das, es ist ja so, dass also für mich das so schlimm ist. Also auch. Ja, ja, klar, natürlich. Es kommt ja gar nicht, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob ein anderer das so wahrnimmt. Ja, genau. Entscheidend ist, wie du dich selbst siehst, ne? Und wie so sehr du darunter leidest. Wie ich das für mich verarbeiten kann. Und mir ist es auch ganz, ich würde nie was für einen anderen machen, denn alles, was ich mache, das mache ich für mich. Und wenn ich weiß, ich leide so darunter, dann können mir noch solche Sprüche nicht helfen, wie der hat nur ein Bein oder der ist gelähmt. Ich habe ja auch schon lange eine Darmsache, also Bianca, Crohn, aber das ist für mich nicht so schlimm. Einen verdammt guten Arzt wünsche ich dir. Danke. Der super verantwortungsvoll mit dir umgeht und dich, so wie du, das für das sehr ernst nimmt. Danke. Alles Gute. Vielen Tschüss, Dank. Bianca. Ciao. 1.35 Uhr. Eine kleine Musikpause. Live. Hier ist das wieder Fernsehen. Hier ist Talkradio Domian. Heute Nacht heißt unser Thema traumatische Erlebnisse. Und ich frage euch, welche traumatischen Erlebnisse habt ihr in eurem Leben schon gehabt? Was ist euch widerfahren? Was ist passiert, an das ihr vielleicht sehr ungern zurückdenkt und wo es euch noch kalt den Rücken runterläuft, wenn ihr euch die Situation vor Augen haltet? Man kann es ja auch vielleicht positiv sehen. Was ist schon geschehen, wo ihr einfach nur gesagt habt oder gedacht habt, Mensch, ich träume, das kann nicht wahr sein. 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer kostenfrei 0130 11 51 22. Herzlich willkommen, Volker, 33 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Ja, ich bin von Beruf Rettungsassistent und ich hatte ein traumatisches Erlebnis gehabt vor circa 3 Jahren. Ich habe angefangen damals mit dem Beruf und im ersten Jahr machst du ja nur Theorie. Rettungsassistent, ist das so wie Rettungssanitäter? Ja, richtig. Ja. Ist die Steigerung. Also seit 89 gibt es den Rettungsassistenten. Mhm. Ja? Und im ersten Jahr ist nur graue Theorie und die ein bisschen aufzufrischen, habe ich gedacht, ach Gott, fährst du mal ab und zu mal auf dem Rettungswagen mit. Mhm. Und ich weiß noch, es war ein schöner Augusttag, es war ein wunderbarer Tag. Ja. Das war in Mannheim und wir saßen auf der Wache, hatten nichts groß zu tun und dann ist halt der Melder hochgegangen. Es hieß schwerer Verkehrsunfall. Mhm. Na gut, wir kamen dahin, ich war Praktikant, ja, war ein Zivi dabei und ein hauptamtlicher Rettungsassistent. Wir kamen dahin, es waren jede Menge Zuschauer, ist ja klar. Feuerwehr und ein Auto. Ich wusste erst hinterher, dass es ein BMW war. Mhm. Der war mit 170 in die Leitplanken reingerauscht. Mhm. Es waren 3 Personen im Auto. Also er hatte sich überschlagen und um Lichtmast gewickelt. Mhm. Und die Personen, die waren eingeklemmt und hingen nach unten. Mhm. Und der Kollege schickte mich gleich mal auf die Beifahrerseite. Und da hing einer, der hatte lange Haare. Ja. Ich gehe hin, spreche ihn an. Er reagiert nicht. Ich mache die Haare nach oben und sehe, das Hirn war weg, ja. Mhm. Also war komplett weg, lag dann vor mir auf dem Sitz, habe ich erst gesehen. Mhm. Bin dann wie in Trance rübergelaufen zum Kollegen. Also der Schädel war gespalten und das Gehirn? Nee, also die Schädeldecke war komplett weg. Mhm. Aber die Haare waren noch da irgendwie. Die Haare hingen noch dran, der hatte lange Haare, die hingen noch am Hinterhaupt. Ne? Mhm, ja, ja. Gut, also ich dann in Trance zum Kollegen rüber und der hatte den zweiten Verletzten. Und der hatte noch gelebt, also auf dem EKG sah man noch Ausschläge. Mhm. Notarzt und Pipapo, ja. Mhm. Und haben ihn nicht rausgekriegt und der ist dann auch noch gestorben. Mhm. Und als war so, dabei waren aufzuräumen, sagt ein Feuermann, da liegt noch einer im Gebüsch. Mhm. Der hat ein Schädel-Hirn-Trauma gehabt, ein schweres, und ist dann 14 Tage später gestorben. Mhm. Und jetzt das Traumatischste überhaupt, circa 50 Meter von der Unfallstelle entfernt, haben Kinder gespielt mit einem Stöckchen. Ich dachte, mit was spielen die da? Bin hingegangen, gucken, was die Schädeldecke. Also das war so traumatisch, ja. Mhm. Das war an einem Freitagnachmittag. Ich habe das ganze Wochenende zu Hause gesessen, habe gegrübelt. War das damals das erste ganz heftige Erlebnis? Genau, richtig. Normalerweise hat man das so, also Herzinfarkte, also ich sag mal die tägliche Routine, ja. Ich habe ja sowieso immer höchsten Respekt vor den Leuten, die auf den Rettungswagen fahren und die vor Ort die erste Hilfe leisten bei Unfällen. Und ich glaube, dass die ja nun wirklich auch unglaublich viele schlimme Dinge, so wie du es jetzt auch gerade geschildert hast, zu sehen bekommen, ne? Ja, ich sag immer, wir helfen den Leuten, aber wer hilft uns? Ja, ja, das ist genau, wollte ich gerade fragen. Gibt es denn im Rahmen einer Ausbildung oder überhaupt im Rahmen eurer Tätigkeit auch eine Betreuung, wenn ein junger Praktikant, so wie du damals, so etwas erlebt und damit nicht zurande kommt? Konntest du dich an irgendjemanden wenden? Ja, ich war ja zur Zeit auf der Schule und ich muss sagen, mein Schulleiter, ich habe mit ihm montags darüber gesprochen und wir haben uns, also er hat gesagt, okay, du gehst jetzt mal aus der Klasse raus, wir setzen uns mal zusammen und haben also 3 Stunden darüber diskutiert. Ne? Mhm. Was heißt diskutiert? Wir haben darüber geredet und er gab mir Tipps, Anleitungen, wie man damit fertig wird. Sag mal, jetzt muss ich dich doch wirklich mal fragen, das ist jetzt so unästhetisch, aber ich frage dich trotzdem, weil das ist nun mal das Leben und so geht es dann auch. Diesem Mann war durch den schweren Unfall das Gehirn rausgeflogen, ne? Das hast du gesagt. Folglich lag das Gehirn irgendwo auf der Erde. Richtig. Das müsst ihr doch dann auch aufsammeln, ne? Nö. Ich sagte also, in meiner Naivität sagte ich auch zu einem Feuermann, ob er mir irgendwie das Hirn wegmachen könnte, ja? Mhm. Und der hat halt, also hammermäßig ist der hingegangen, hat das Sonnendach draufgeschmissen und hat gesagt, lass es liegen, Fuchs kommt vorbei und frisst oder ein Hund, ja? Echt? Ja, also... Das ist unglaublich. Gut, aber ich muss dazu sagen, hinterher habe ich auch erfahren, das sind alles nur Abwehrreaktionen. Mm, ja. Die gehen damit total cool um, können das aber selber nicht verarbeiten. Mm, klar. Jetzt bist du, Volker, aber in dem Beruf auf jeden Fall geblieben, ne? Trotz dieses heftigen Einstiegserlebnisses. Ja, richtig. Wie gehst du denn heute, wenn du solche schlimmen Dinge siehst, die du wahrscheinlich täglich oder sehr oft auch mitbekommst, wie gehst du damit um? Okay, ich muss sagen... wenn man was Heftiges hatte, ja, dann geht man nicht einfach, das hakt man nicht ab und geht nach Hause, ja. Es verfolgt einem noch 1-2 Tage. Mhm. Aber man muss insoweit auch eine Mauer aufbauen und sagen, okay, ich lasse es nicht an mich ran. Mhm. Gibt es Tage, wo du selbst sehr instabil bist, jeder Mensch ist mal schlecht drauf, wo dir das besonders zu schaffen macht, oder gelingt es dir immer so professionell, so eine Grenze zu ziehen? Nee, also es ist klar, Kinder ist klar, ja, oder... Ja. Junge Leute halt, ja, okay, bei einem 90-Jährigen, der im Bett liegt und schon jahrelang, ja, und seinen Kreislaufschütteln kriegt, sagt man, okay, der hat sein Leben gehabt. Und da muss man halt auch eine Grenze finden, ja, bei Kindern oder halt Leute, die mitten im Leben stehen. Das ist halt das Schwierige. Wenn man so sehr mit Leid, Elend und Tod konfrontiert ist, wie du es bist, oder ihr es seid, die ihr solche Berufe habt, hast du... manchmal so das Gefühl, ich kann und will es nicht mehr sehen. Ich möchte auch mal nur Schönes und Gesundes und Lebendes um mich herum haben. Gibt es das? Also ich habe den Beruf, ja, ich sage mir immer, ich mach das, was mir Spaß macht. Ja. Und der Beruf macht mir Spaß. Du kannst effektiv anderen Leuten helfen. Und es gehört, der Tod gehört auch zum Leben. Ja, natürlich, ja. Und es ist manchmal arg hart, arg schwierig, ja. Denkst du über deinen eigenen Tod beispielsweise oder über die Möglichkeit, selbst mal in eine solche Lage zu kommen, anders, seitdem du in diesem Beruf arbeitest? Ja, das kann man sagen. Also ich habe eine total andere Einstellung gekriegt zum Tod auch, ja. Wie denkst du über deinen eigenen Tod? Hast du Angst davor? Ja, Angst ist vom Tod nicht, aber vom Wie. Das ist das Problem. Gibt es manchmal solche Gedanken, dass du dann vor einem Patienten stehst, der in irgendeiner Weise sehr leidet, und du so heimlich für dich denkst, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht mal so enden? Das ist, ja, absolut. Absolut. Ich glaube, da macht sich jeder drüber, ob das jetzt im Rettungsdienst ist oder bei der Feuerwehr oder Polizei oder im Krankenhaus, ja. Es ist halt so, ja. Schön, dass du angerufen hast. Und nochmal mein Respekt für all die Leute, die diese Tätigkeiten machen. Alles Gute und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Alles Gute auch tschüss. Für euer Team, ja? Danke, tschüss, ciao. Erich, 36. Hallo Erich. Hallo. Ich höre dich gut. Ich höre dich relativ schwach, aber... Das kommt jetzt allmählich. Erich, traumatische Erlebnisse. Du hast angerufen zu dem Thema. Und das ist praktisch die Fortsetzung von dem, was es gerade eben war. Ich war mal so ein Fahrer von so einem Auto. Und wir sind abends heimgefahren, weil auf der Disco, ich war damals 18 Jahre, ich habe die Zeit auch verdrängt. Also das sind das so quasi Angaben. Und da hat mich dann aus der Kurs raus und dabei sind wir fast alle aus dem Auto rausgeflogen, weil wir natürlich nicht angeschnallt waren. Dabei ist einer ums Leben gekommen. Oh, war ja. Bist du zu schnell gefahren? Ich war wohl für die Kurve zu schnell, hat man mir dann gesagt. Hattest du Alkohol getrunken? Ich hatte sehr wenig Alkohol getrunken. Aber du hattest? Ja, 0,3 Promille. Und dabei ist ein Freund, ein Bekannter ums Leben gekommen? Ja. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile sehr viel älter geworden, bin auch etwas gereift und mein Aufruf ist jetzt heute Abend auch, also es ist ein sehr traumatisches Erlebnis, also jedes Mal, wenn man irgendwo im Fernsehen oder Zeitung ein zerbeultes Auto sieht oder irgendwelche oder Meldungen liest, dass wieder drei Leute ums Leben kommen sind, dann möchte ich nur sagen, dass wenn sowas passiert, kann es passieren, weil man das praktisch bewusst selber verschuldet, weil man viel zu schnell fährt und man weiß es auch. Oder wie bei mir zum Beispiel, dass man aus irgendeiner blöden Situation auch falsch reagiert, Fahranfänger und so weiter und so fort. Und da möchte ich auch sagen, dass es auch ein Leben gibt nach solchen Erlebnissen. Ja. Schilder mir doch bitte nochmal, oder schilder mir, wie das damals war. Haben dir zum Beispiel die Angehörigen dieses Freundes, haben die das ja dir spüren lassen, dass du schuldig bist und du... Ich habe sehr massive Vorwürfe gekriegt als Kinderkiller und als Kindermörder, sodass ich auch nach relativ kurzer Zeit, ich wohne in einem kleinen Dorf oder habe damals auch in einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb gewohnt, dass ich da dann, ich habe dann die Möglichkeit gehabt mit dem Zivildienst, dass ich dann da relativ schnell weg bin von da oben. Die anderen beiden, es waren drei im Auto, ne? Noch. Ja, nehmen wir mal zu fünft. Zu fünft, ach so. Und die anderen, sind die glimpflich davon gekommen oder gab es da auch Schwerverletzte? Er ist ums Leben gekommen, ich war noch im Krankenhaus und sonst ist nichts passiert. Nichts passiert. Er war nicht angeschnallt hinter und ist durch die Heckklappe rausgeflogen. War er sofort tot? Er war sofort tot, ja. Warst du auf der Beerdigung? Nein, man hat mich ins Krankenhaus gesteckt und hat mich so lange dort behalten, bis die gröbste Woge praktisch geglättet war. Gab es eine Konfrontation zwischen dir und den Eltern irgendwann? Ich habe die Konfrontation gesucht, ich bin da hingegangen und bin dann im ersten Moment ungläubig aufgenommen worden und aber dann recht schnell vor die Tür gewiesen worden. Kannst du das verstehen, dass die Leute so reagiert haben? Ja, kann ich verstehen. Ja. Wie haben deine Leute damals auf dich reagiert? Also ich meine deine Familie, deine näheren Freunde. Die haben alle sehr verständnisvoll reagiert, auch auf die ganze Situation. Und zum Beispiel meine Eltern, mein Vater ist ein relativ strenger und autoritärer Mensch, aber diesbezüglich haben sie alles geregelt, was da halt so alles anfällt. Ich habe da überhaupt nichts mitgekriegt. Unterstützt dann. Erstmal gucken, wie er damit zurechtkommt. Erich, du hast gerade ein Stichwort gesagt, du wolltest den Leuten auch mitteilen, die jetzt zuschauen, zuhören, dass es auch ein Leben nach einem solchen traumatischen Erlebnis gibt. Das heißt, ich vermute, dass du das schon geschafft hast, in irgendeiner Weise für dich zu verarbeiten. Wie hast du das geschafft? Ich habe das geschafft. Ich habe durch diesen Unfall auch, unser Dorfpfarrer hat sich da sehr um mich gekümmert und das hat eine gute Freundschaft auch gegeben, die bis heute anhält. Und auch ich war in CVJM tätig und da hat es auch relativ viele Leute gegeben, die gesagt haben, Erich, es ist dir passiert, aber wir haben solche Sachen heute in der Hand, es ist irgendwo auch mal vorgegeben, was passiert und du musst einfach gucken, dass du jetzt mit der Last, die du auf dir liegen hast, auch dein ganzes Leben lang, dass du guckst, dass du das Beste daraus machst, was für dich noch möglich ist. Und du hast den Eindruck, dass dir das heute gelingt, oder seit einiger Zeit vielleicht schon gelingt? Ja, ich habe relativ lang gebraucht, bis ich da drüber weg war. Wie lange? Fast 10 Jahre habe ich schon gesucht, was jetzt passiert. Aber dann habe ich dann auch eine Frau gefunden, die, ich habe das auch nicht viel erzählt, also ihr seid so ziemlich die Erste, also es wissen nur meine engsten Freunde, meine Frau, und sonst weiß es eigentlich im Prinzip niemand, auch neue Freunde, die ich mittlerweile dazugewonnen habe, mit denen habe ich über das Thema überhaupt nicht gesprochen, weil das, wenn es halt hochkommt, dann ist halt das Gefühl, das dann in einem drin ist, man würde dann am liebsten sich mal in der Ecke verkriechen und mal so kurz. War das eigentlich ein enger Freund von dir oder ein? Das war auch Mitglied aus meiner Jugendgruppe. Mhm. Bist du dann später irgendwann mal zum Friedhof gegangen? Ich war schon ein paar Mal dort, ja. Mhm. Und das, was heißt Problem oder so, dieser Friedhof ist halt ein Gemeindefriedhof und mein Opa und meine Oma liegen nicht weit weg von dem und es ergibt sich dann auch zwangsläufig, aber man muss sich zur Vergangenheit dann auch stellen. Ja, natürlich. Dieses Erlebnis hatte auch, das habe ich gerade rausgehört aus dem, was du gesagt hast, auch Konsequenzen auf dein Autofahrverhalten. Ja. Mhm. Du hast auf jeden Fall bist weiter Auto gefahren danach? Ich habe erstmal meinen Führerschein weggekriegt, weil es war dann fahrlässige Tötung. Mhm. Und fahre jetzt im Vergleich zu viele andere Leute, die hier unterwegs sind, also sehr gelassen und sehr defensiv und wundere mich manchmal, wie aggressiv man im Verkehr sein kann. Und also das mit dem Autofahren in Deutschland, also ich bin relativ viel unterwegs mittlerweile auch wieder beruflich und wenn ich das so sehe, was da abgeht und wie sich Leute reinsteigen können und was die da machen und was sie eigentlich auch verursachen durch das Fahrstil da. Ja, das haben wir hier in der Sendung auch schon reichlich gehört. Was für schlimme Dinge passieren. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Gut. Und wünsche dir alles Gute. Tschüss. Tschüss, ciao. Jetzt ist die Petra dran und die ist 36. Ja, hallo Domian. Hallo Petra. Mein traumatisches Erlebnis liegt gute 28 Jahre zurück. Mhm. Also ich war gerade im zarten Alter von 8 Jahren, gehe früh morgens aus der Haustür, will zur Schule gehen, höre einen Schrei, einen fast wahnsinnigen, aber irgendwo glücklichen Schrei und im selben Moment rumpst es neben mir und ich sehe also heute noch ein Gesicht vor mir, das plötzlich auf dem Autodach einer Ente lag. Ich habe den wohl noch kommen sehen, der flog also irgendwo aus dem 6., 7. Stock eines Hochhauses, war zugedröhnt mit LSD und schrie also irgendwas im Sinne von, ich kann fliegen. Es war also in Saarbrücken damals der erste große, ich sag mal, öffentliche LSD-Tote. Mhm, also er ist gestorben, der Mann. Der war sofort tot. Mein Gott, und du als 8-jähriges Mädchen standst daneben. Ich stand daneben. Jeder hat mich angeguckt. Das ist also alles, was ich noch weiß. Mhm. Alles hat erwartet, dass ich jetzt schreie wie am Spieß. Mhm. Aber ich konnte gar nicht. Mhm. Ich stand davor, der hatte den Kopf so seltsam verdreht. Der guckte mich irgendwo sogar ein bisschen an, hatte ich das Gefühl. Also kam es einmal vor. Das waren also viele, viele Jahre danach noch, dass ich immer nur dieses Gesicht gesehen habe. Hast du dann mit deiner Mutter, mit deinen Eltern darüber gesprochen? Komischerweise mit denen gar nicht. Die sind also so immer drumherum geschlichen und Kind vergisst das jetzt schnell. Und das wurde als zu Hause nie wieder erwähnt oder zumindest, wenn ich davon anfangen wollte, wurde es ganz schnell wieder totgeredet. Das heißt, du hast das alleine mit dir rumgetragen? Ja, nach circa einem Jahr hat man also Verhaltensauffälligkeiten, wie man das so schön in der Schule nennt, bemerkt. Und dann hat sich also so ein richtig Asbach-uralter Gemeindepfarrer, der auch unser Religionslehrer war, eingeschaltet. Und der hat das mit mir dann so ein bisschen verarbeitet. Das heißt, er hat mir eigentlich immer wieder eingeredet, sage ich jetzt als Erwachsener im Nachhinein, dass dieser Mensch in diesem Moment glücklich war. Und irgendwo war auch dieser Gesichtsausdruck war glücklich, ja. Und das hat er mir halt immer und hat immer das geholfen? Eingeredet. Das hat mir unheimlich geholfen, das ja. Ist ein guter Trick. Das finde ich, ist ja auch einleuchtend, ne? Ja. Er ist ja nicht im Leid gestorben, sondern du sagst ja selbst, dass es einen euphorischen Schrei gab, ne? Sowas. Ja. Das war also wirklich so, ich sag mal, als Erwachsener sage ich jetzt so die Mischung aus Wahnsinn und Glück. Nur das alleine so zu sehen, wäre mir mit 8 Jahren gar nicht möglich gewesen. Ne? Ich weiß nur, ich stand zur Salzsäule erstarrt vor diesem Auto und stand also fast in Kopfhöhe. Das war eine Ente, damals so eine grüne Ente mit so einem Faltdach. wo er also drauf geknallt ist. Mhm. Und er lag genauso mit dem Kopf praktisch fast in Augenhöhe zu mir. Und ich stand also nur da und guckte den an. Ich denke, um Gottes Willen, warum hilft mir denn jetzt keiner? Ich war so unfähig wegzugehen, geschweige denn das Gesicht wegzudrehen von ihm. Nach so vielen Jahren ist das jetzt nochmal dann in Erinnerung gekommen. Ja. Gut, ich habe auch heute, also ich sehe dieses Gesicht noch manchmal vor mir. Mhm. Ganz besonders so in Stresszeiten oder so. Dann kommen also schon Träume, wo ich immer wieder diesen Schrei höre und eigentlich ihn fliegen sehe, wie ich ihn damals nicht habe fliegen sehen. Ja. Petra, da unsere Leitung hier auch nicht so ganz toll ist, verabschiede ich mich jetzt von dir und bedanke mich für den Anruf und wünsche auch dir alles Gute. Ja, auch tschüss. So. Ciao. Jetzt haben wir die Doris dran und die ist 44. Doris? Hallo. Ja, hier ist Doris. Hallo. Guten Abend, Jürgen. Oder guten Morgen, genauer gesagt. Ja, genau. Ja. Ja. Bei mir ist also auch ziemlich was hochgekommen. Es jährte sich vor 8 Jahren, am 22. April 89, hatte ich einen schlimmen Unfall, einen häuslichen Unfall. Ich habe mich ganz heftig verbrüht, also was ja dann einer Verbrennung gleichkommt. Mhm. Es war... Wie hast du das gemacht? Wie ist das passiert? Ja, ich habe zu heiß geduscht, wie man so schön sagt. Das war also ein ganz blöder, fast klassischer häuslicher Unfall. Ich wollte eigentlich nur Haare waschen, habe nur heißes Wasser aufgedreht, hatte die Handbrause schon über dem Kopf und wollte dem heißen Wasser dann ausweichen und schlug mit dem Kopf an die Armaturen an. Wurde also ohnmächtig, hatte eine Schädelprellung und rutschte kopfüber mit dem Oberkörper in die Wanne. Und das Wasser lief noch? Und das Wasser lief. Auf dich? Und auf mich drauf. Und sodass also 15% der Körperoberfläche drittgradig verbrannt waren. Weil es ist die Dauer der Einwirkung. Also so heiß darf ja Wasser nicht aus irgendeinem Heißwassergerät kommen. Also kochend nicht. Aber es hat gereicht. Es war die Dauer der Einwirkung. Und es gab ja auch keine Erstversorgung mit dem kalten Wasser und so, ne? Und ja, es gab also eine riesen... Du bist dann irgendwann aufgewacht aus dem... Ich bin dann selber... Mit irrsinnigen Schmerzen wahrscheinlich. Eben nicht. Gott sei Dank hat der Körper ja die Funktion des Schocks. Sodass ich also eigentlich... Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Schmerzen. Ich habe also... Die Rekonstruktion ist die, dass ich also selber mich aus der Wanne befreit habe, das Wasser abgestellt habe, mich aufs Bett gelegt habe und da wohl ohnmächtig gewesen bin eine Zeit lang. Und irgendwann habe ich dann den Anruf meiner Mutter gehört und bin ans Telefon und sie meinte dann, was denn mit mir los sei, ob ich geschlafen hätte. Ja. Und dann hätte ich gesagt, ich habe mich wohl verbrüht. Also ich war mir überhaupt nicht drüber im Klaren, was da mit mir passiert ist. Aber dann kamen die Schmerzen sicher allmählich, ne? Und nein, immer noch nicht. Und sie kam also dann angebraust und brachte mich sofort hier. Und Gott sei Dank haben wir in der Nähe eine Spezialklinik für Schwerstverbrannte. Ja. Und dann fing das Martyrium natürlich an. Wie lange warst du im Krankenhaus? 3 Monate. 3 Monate. Und ist heute wahrscheinlich immer noch im Kopf, wenn du duscht, was? Oder wenn du dir die Haare waschen willst? Die Frage kommt immer. Und eigenartigerweise ist es also kaum der Fall. Es geht also mittlerweile ziemlich vernunftsmäßig. Ich gehe also jetzt nicht unbedingt in die Badewanne, wenn ich, weiß ich nicht, wenn der Blutdruck zu niedrig ist oder so irgendwas, oder wenn ich mich nicht besonders wohlfühle, dann überlege ich mir das nochmal, weil ich dann Angst habe, nicht mehr aus der Wanne rauszukommen. Also, aber so, es ist nicht so vordergründig, dass ich da jetzt mit Panik ins Badezimmer gehe. Aber du bist wieder richtig genesen. Das ist wieder alles im Lot. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Ciao, tschüss. Alles Gute. Tschüss. Jetzt haben wir die... Moment, jetzt haben wir noch die Marianne. Hallo. Hallo Marianne. Hallo. Marianne, ganz schnell noch. Ja, ich muss sagen, ich habe was Positives zu berichten. Ach, wie schön. Ja, ich habe mit Bryan Adams getanzt. Nein. Ja. Mit Bryan Adams? Ja. Wo und wie kam es dazu? Der war in Bielefeld. Ja. Im popeligen Bielefeld. Ja, ja. Der Weltstar. Und wie kam es dazu, dass ihr zum Tanzen... Es ist so, das ist eigentlich eine Sporthalle und der hatte neben der Hauptbühne zusätzlich eine kleine Bühne im Mittelfeld quasi aufgebaut. Ja. So circa 2x2 Quadratmeter mit allen Elektroanschlüssen und. Ja. Und ich hatte ihn vorher schon mal gesehen, ich wusste, was kam nach der Halbzeit. Und da stand ich ganz vorne vor, 1 Meter entfernt, Er war mit seiner Band ruckzuck außenrum aufs Podest. Und da habe ich ihn erstmal angehimmelt. Und dann hat sich das so ergeben? Ja, sein wunderbarer Gitarrist, der Keith, der grinste mich so an. Und ruckzuck mittels eines Security-Beamten. Warst du dann auf der Bühne? Auf der Bühne. Mein Gott, wie toll. Hast du davon immer geträumt schon? Nein, eigentlich nicht. Aber du bist ein Fan von ihm. Ich mag ihn sehr gerne. Du magst ihn, ja. Tolle Sache. Meine Töchter sind mehr Fan. Aber ich stand dann da und der guckt mich an mit seinen wunderbaren grau-grünen Augen. Na ja, wir müssen Schluss machen. Schön, dass du noch durchgekommen alle, bist. Alles Gute. Alle Brian Adams-Fans. Okay, ciao. Ihr Lieben, wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Morgen und übermorgen nicht. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.